Die Netz und Nerd News werden dir präsentiert von Marvin Heidenstedt. Heidenstedt.org. Hallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz und Nerd News. Mein Name ist Marvin Heidenstedt und heute ist der 11. Oktober 2013. Und ja, es gibt mal wieder wunderbare Neuigkeiten eigentlich, wie jeden Tag, aber meine Güte. Und zwar, die Steam Machines werden nicht exklusiv Hardware von Intel und Nvidia benutzen. Es wird auch Boxen geben mit AMD-Chips, also mit AMD-GPU und CPU anscheinend. Sehr gut, ich mag AMD komplett. AMD ist nämlich der direkte Konkurrent zu Intel und Konkurrenz ist immer gut. Abgesehen davon ist Intel, so wie Apple, komplett überteuert. Und dafür ist AMD tatsächlich ein bisschen schlechter. Allerdings ist das mir relativ egal, weil die CPU-Geschwindigkeit ist momentan so hoch, da ich kann Crysis 2 spielen mit einem AMD Phenom mit 4x1,6 GHz auf Volleinstellungen wegen meiner guten ITI-Grafikkarte und niemand mehr möchte Prozessorleistung. Also so gut wie niemand mehr braucht Prozessorleistung, weil das momentan in den ganzen Spielen eigentlich nur noch über die GPU läuft. Wie zum Beispiel dieses Physics Engines. Naja, und für Audiobearbeitung, ich bearbeite ja sonst noch Audio, da ist die CPU-Geschwindigkeit sowieso schon fast viel zu hoch. Das geht ja viel zu schnell. So ein 3-Stunden-Podcast kurz in 5 Minuten durchgerendert, das ist einfach. So, das war's mit dieser Neuigkeit. Und zwar gibt es nun im Google Play Store gibt es Game of Thrones als Download. Einzelne Folgen kosten 3 US-Dollar bzw. 1,99 US-Dollar für den Newsroom. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Und Siemens baut fahrlose U-Bahn in Riad. Ich weiß noch, als Siemens, wo war das, Schweden oder Norwegen, haben die ein Atomkraftwerk gebaut und da hat sich die Atomaufsichtsbehörde beschwert und die Mängel an dem Atomkraftwerk wurden innerhalb von 3 Jahren nicht behoben und da hat die Atombehörde einfach das ganze Atomkraftwerk dicht gemacht und hat gesagt, hier baut ihr mit uns nichts mehr ein. Und da war auch Siemens beteiligt. Sehr lustig. Mal schauen, ob es die Sinn bekommen, einen Zug zu bauen, der im Übrigen eine 36 Kilometer lange Linie bestücken soll. 7,5 Milliarden Euro und 1,5 Milliarden Euro fallen auf Siemens. Siemens im Übrigen ein deutscher Hersteller, wer das nicht weiß. Und nun, ich hätte nie gedacht, dass das kommt. Normalerweise halte ich immer die Finger von HP-Produkten, aber HP ist mir jetzt so ziemlich 50.000 Gummibärchenpunkte näher gekommen. Ne? Also die distanzieren sich von Intel und Microsoft, weil Microsoft und Intel zu direkten Konkurrenten werden. Ne? Die werden zu direkten Konkurrenten. Deswegen setzt HP jetzt mehr auf Android, Chrome OS und Ubuntu. Und das mit Ubuntu, das freut mich sehr, denn es scheint tatsächlich so, als dass Ubuntu das nächste Windows werden kann. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Also als ich das gelesen habe, egal. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. So, genau, das, so, und O2, jetzt müssen wir leider wieder traurig werden. O2, Datendrossel in neuen DSL-Tarifen. O2 setzt jetzt auch, wie T-Online diese Datendrosseln ein. 75 GB anscheinend? Nein? Nein. Okay, ich kann jetzt so aus der Schnelle hier kein Gigabyte extrahieren. Ich gebe euch mal den Link. Shownotes 1. Genau. Und dann hier. Fehler in WhatsApp macht Verschlüsselung von Nachrichten unwirksam. Also wir wissen ja schon alle, dass WhatsApp nicht so wirklich der Meilenstein der Technik darstellt zur Sicherheit und so. Aber, naja. Also, ich habe einen Client für Jabber. Der ist kostenlos. Und ich sag euch, der ist mindestens unendlich mal besser in der Datensicherheit als WhatsApp. Als WhatsApp. Okay, das ist nur ein Client, aber das ist im Endeffekt WhatsApp auch. Nur verwenden, verwurschteln die da halt irgendwas. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die gesamte Technik ist schon da, was WhatsApp eigentlich benutzt. Und das gibt es ja eigentlich kostenlos. Und da wird auch kein Kontaktbuch übertragen zu WhatsApp. Naja. Im Übrigen, ich habe mich lange gefragt, warum WhatsApp das gesamte Kontaktbuch schnappt und sich selbst und sich einverleibt und dann danach schaut. Das ist ganz einfach. WhatsApp verknüpft direkt die Kontakte in WhatsApp, die man auf dem Handy hat. Ne? Das läuft ja alles über Telefonnummern, deswegen macht das WhatsApp so. Meiner Meinung nach absolut, naja, sagen wir. Wie die nächste Meldung, und zwar T-Mobile USA mit kostenlosem Surfen in über 100 Ländern. Und zwar hat Telekom, also T-Mobile USA, die Roaming-Gebühren für 100 Ländern abgeschafft. Darunter ist im Übrigen auch Deutschland. Niederlande, Schweden, Taiwan, United Kingdom, also Großbritannien, England. Ich weiß ja nicht, aber T-Mobile ist ja eigentlich, war eine deutsche staatliche Firma, die jetzt privatisiert wurde und ist noch immer eine deutsche Firma. Und warum bekommen wir solche Produkte nicht? Und diese Amis bekommen die. Also, ich bin froh, dass ich von T-Online weg bin. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ah. SMS sind kostenlos. Telefonieren für 20 Cent und SMS kostenlos. Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Naja. Und nun wieder eine erfreuliche Nachricht. Google zahlt für die Sicherheit von Open-Source-Projekten. Und zwar zwischen 500 und 3.133 US-Dollar. Und zwar ist es so, dass Google ja Interesse daran hat, dass die Software, die Google selbst benutzt, auch weiterentwickelt wird. Und deshalb bieten die diese, sagen wir, Prämien an, um sicherer selbst zu werden. Ja? OpenSSH wird unterstützt, also so ein SSH-Client, OpenSSH, Bind, ISC, DHCP, LibJPEG, LibJPEG Turbo, LibPNG, GIFLib, Chromium, Blink, OpenSSL, Clib und sicherheitskritische Komponenten der Linux-Kernel. Kernel, ja. Und zukünftig möchte auch Google die Weiterentwicklung von Apache, HTTP, Lite, HTTP, Nginx, Sendmail, Postfix, XSIM, GCC, Binutz, LLVM und OpenVPN unterstützen. OpenVPN, das hat sie ja auch mal nötig. Naja, auf jeden Fall Link, Shownotes 2 und dann kommen wir nun zu der nächsten Nachricht, die es in sich hat. Und zwar eingescannte Rechnungen und Verträge werden zum Streitfall. Ja, und zwar ist es ja meistens so, dass Firmen sich die Rechnungen, die 13 Milliarden Rechnungen, die im Jahr da hin und her fliegen in Deutschland, die scannen sie einfach nur und das Gescannte wird archiviert und das Original wird einfach weggeworfen. Also in Reißwolf reingesteckt. Und damit das so wird, Also damit man weiß, ob das jetzt recht legal oder illegal ist, gibt es nun 14 Gerichtsverhandlungen, die simuliert sind, um zu wissen, ob es legal oder illegal ist. 14 Gerichtsverhandlungen, das ist, wo hab ich noch nie von gehört, dass es sowas gibt. Simulierte Gerichtsverhandlungen, aber, also, ich finde es gut. Ne? Hoffentlich wird das Ding positiv sein, weil wenn die Firmen das dürfen, darf ich das nämlich auch. Da muss ich nämlich nicht mehr meine 50 Milliarden, Trilliarden Ordner im Keller halten, um die ganzen Steuerbescheide davor zu halten. Also das ist echt übel. Und naja, die ganzen Dinge zu vernichten ist auch übel. Das ist echt übel. Wenn man so einen Ordner zerrissen hat mit Blättern, der weiß, was da auf einem zukommt. Ne? Und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Damen und Herren. Das war's mit dieser Folge, meine Damen und Herren der gewohnten Unterhaltung. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag, schöne Arbeit und so weiter und so fort. Und wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Morgen ist Samstag. Samstag, tatsächlich Samstag. Und dann ist der 11. Oktober 2013. Und ich hab frei. Okay, noch einen schönen Freitag, meine lieben Damen und Herren. Morgen ist Samstag. Freut euch. Tschüss.